Im Zusammenhang damit, dass die USA, Japan und Südkorea die militärischen Provokationen gegen die TVA-GAF üben, hatte der Sprecher des Instituts für Abrüstung und Frieden beim TVA-Außenministerium die Fragen vom Reporter der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur beantwortet. Darüber berichteten am 29. Juni die russische Nachrichtenagentur TASS, die chinesische Xinhua, die iranische Inla, die japanische Kyoto und die Internet-Homepage des Nationalen Sozioideologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo.